Esta weh mir. Ich finde kein Obst zum Essen. Es gibt keine Trauben mehr. Zweiter gute Menschen sind weg. Alle Leute wollen anderen wehtun. Dritter, ihre Hände machen böse Dinge. Der Richter will Geld. Vierter, der beste Mann ist wie ein Dornbusch. Die Strafe kommt. Fünfter, vertraue deinem Freund nicht. Pass auf deine Worte auf. Sechster, der Sohn ist gegen den Vater. Die Feinde sind zu Hause. Siebter, ich schaue auf Gott. Ich warte auf meinen Retter. Achter, meine Feindin soll nicht lachen. Gott ist mein Licht. Neunter, ich habe Fehler gemacht. Gott hilft mir bald wieder. Zehnter, meine Feindin sieht es. Sie wird wie Dreck auf der Straße. Elfter, ein Tag kommt bald. Die Leute bauen deine Mauern neu. Zwölfte, Menschen kommen aus Assyrien. Sie kommen auch aus Ägypten. Dreizehnter, das Land wird leer sein. Die Menschen waren böse. Vierzehnter, Gott, sei ein Hirte. Deine Schafe brauchen gutes Gras. Fünfzehnter, zeige uns Wunder. Mache es wie damals in Ägypten. Sechzehnter, andere Völker sehen das. Sie haben keine Kraft mehr. Siebzehnter, sie kriechen wie Schlangen. Sie haben Angst vor Gott. Achtzehnter, kein Gott ist wie du. Du vergibst unsere Sünden. Neunzehnter, Gott hat Mitleid. Er wirft Sünden in das Meer. Zwanzigster, du bist treu zu Jakob. Du bist gut zu Abraham.